geht jetzt schon ne Weile so, dass du mich besuchst. Und seitdem weiß ich nicht mehr ganz genau, was hier passiert. Es fing an jenem Abend, nach einem Jahr standst du da und nahmst mich in die Arme, ich war mehr als irritiert. Nein, wir lassen das, sagtest du am nächsten Tag und tust mit deinem Freund wieder weg. Und ihr zieht jetzt auch zusammen, es ist irgendwie grad komisch. Der Studentenlebensabschnitt fängt ja grad an. Sie sagt nie, was sie wirklich denkt. Sie sagt nie, was sie wirklich denkt. Sie sagt nie, was sie wirklich will. Ich find's keine Ahnung, aber sie bleibt still. Sie sagt nie, was sie wirklich denkt. Sie sagt nie, was sie wirklich denkt. Sie sagt nie, was sie wirklich will. Ich find's keine Ahnung, aber sie bleibt still. Und vor kurzem dachte ich noch, es wird alles schon so hinhauen mit ein bisschen Zeit. Doch einsam habe ich die Befürchtung, es führt hier nichts herbei. Dann öfter, die Verwirrung war perfekt. Ich hab gedacht, ich hab mit dir eine Riesenchance entdeckt. Es ist schwer so einzuschätzen, wie's mit uns so weitergeht. Ich bin auf einer Irrfahrt, nur zum Umkehren ist zu spät. Letzte Nacht warst du bei mir und wie schön das war. Das wird mir irgendwie als erst im Nachhinein klar. Und dann heute Morgen, sollte es anders sein, ein klares Wort von dir und ich bin wieder allein. Sie sagt nie, was sie wirklich denkt. Sie sagt nie, was sie wirklich denkt. Sie sagt nie, was sie wirklich will. Ich würd's gerne hören, aber sie bleibt still. Sie sagt nie, was sie wirklich denkt. Sie sagt nie, was sie wirklich denkt. Sie sagt nie, was sie wirklich will. Ich würd's gerne hören, aber sie bleibt still. Und vor kurzem dachte ich noch, es wird alles schon so hinhauen mit ein bisschen Zeit. Doch langsam habe ich die Befürchtung, es führt hier nichts herbei. Sie wirklich denkt, sag nie, was sie wirklich denkt, sag nie, was sie wirklich will. Ich würd's gerne hören, aber sie bleibt still. Sag nie, was sie wirklich denkt, sag nie, was sie wirklich denkt, sag nie, was sie wirklich will. Ich würd's gerne hören, aber sie bleibt still. Und vor kurzem dachte ich noch,